alles gestört. Für euch sind wir der letzte Dreck. Sind angezählt, doch noch nicht weg. Seid von der Wahrheit abgelenkt. Von blinder Wut und Hass gelenkt. Seid von der Wahrheit abgelenkt. Von blinder Wut und Hass gelenkt. Doch egal, wie viel Feinde wir auch haben, wir werden niemals verzagen. Ist unser Weg auch noch so schwer? Wir setzen uns zur Wehr. Viel Feind, viel leer, viel Feind, viel leer. Viel Feind, viel leer, viel Feind, viel leer. Viel Feind, viel leer, viel Feind, viel leer. Viel Feind, viel leer, viel Feind, viel leer. Viel Feind, viel leer. Schwimmer. Lügen und ihr Scheißgewimmer. Verleumdet uns und denunziert. Schlecht informiert, schlecht recherchiert. Von eurer Szene bis links unten. Wird gehetzt ganz unumwunden. Von eurer Szene bis links unten. Wird gehetzt ganz unumwunden. Doch egal wie viel Feinde wir auch haben, wir werden niemals verzagen. Ist unser Weg auch noch so schwer? Wir setzen uns zur Wehr. Viel Feind, viel leer. Viel Feind, viel leer. Viel Feind, viel leer. Viel Feind, viel leer. Viel Feind, viel leer. Viel Feind, viel leer. Viel Feind, viel leer. Viel Feind, viel leer. Viel Feind, viel leer. Wir sagen, was wir denken, schon unser ganzes Leben. Worte der Reue wird es ganz bestimmt nie geben. Werden Ärger nicht ausweichen, bleiben standhaft auch allein. Wir schämen uns für nichts und so wird es immer sein. Viel Feind, viel leer. Viel Feind, viel leer.